HR2 Kultur. Archivschätze. Weiter geht es mit der Geschichte des Schumann-Theaters. Mein Name ist Christiane Kreiner. Heute, im zweiten Teil, geht es um die Zeit in der Weimarer Republik. Anfang des 20. Jahrhunderts war das Schumann-Theater ein weltbekannter Vergnügungspalast. Varieté, Theater, Zirkus, Operettenhaus, Boxkampfarena und gelegentlich auch politische Bühne. Der opulente Jugendstilbau gegenüber vom Frankfurter Hauptbahnhof wurde im Dezember 1905 eröffnet. Nach dem Ersten Weltkrieg erblühte das Schumanns neu in der Weimarer Republik. Der Stummfilm war erfunden, aus dem Varieté-Theater wurde auch ein Lichtspieltheater und eine Revue. Aus unserem Archiv hören Sie heute den zweiten Teil der Geschichte des Schumann-Theaters, die Jahre 1914 bis 1934. Eine Sendung aus dem Jahr 1958 von Hans-Gerhard Müller. Im Schumann zu Frankfurt am Main. Ein Streifzug durch die Geschichte des einst weltberühmten Varietés. Sie hören den zweiten Teil der Sendereihe, 1914 bis 1944. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie wieder einladen zu unserem kleinen Streifzug durch die Geschichte des Schumann-Theaters. Beim vorigen Mal erzählte ich Ihnen von Albert Schumann, dem Zirkuskönig, von Julius Seth, dem berühmten Dompteur, und von Joe Hogini, dem Jongleur zu Pferde, von den drei Gründern dieses Hauses. Wir erinnerten uns der glanzvollen Zirkusgastspiele, die Albert Schumann gab. Wir ließen eine Reihe großer Namen der Artistik, des Humors, des Tanzes, der Dompteurkunst Revue passieren. Wir erinnerten an große Ereignisse, die das Schumann von Zirkus und Varieté abgesehen erlebte. Es war so etwas wie die Abstattung einer Dankesschuld an die drei Gründer, die Frankfurt sein Schumann schenkten, dass wir gerade diese Zeit, vielen längst aus dem Gedächtnis geschwunden und doch die größte des Hauses, so ausführlich schilderten. Werfen wir nun einen Blick in die Jahre wechselvollen Geschicks, die ihr folgten. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte aus dem Schumann eine Operettenbühne gemacht. Zwar führten andere Bühnen in Frankfurt wie der Kristallpalast und Groß-Frankfurt die Spezialitätenprogramme weiter, ein Riesenhaus wie das Schumann aber mit einem Varieté-Programm weiterzuführen, dem die internationalen Attraktionen fehlten, das war einfach unmöglich. Erfahrene Operettenhasen wie Emil Notmann, der seine Meriten unter anderem am Walhalla-Theater in Wiesbaden erworben hatte, und im Schumann 1917 sein 25. Bühnenjubiläum feiern konnte, und Julius Dewald, der seine Karriere später mit der Direktion des Münchner Gärtnerplatztheaters krönen durfte, traten als Pächter auf. Ein einigermaßen großstädtisches Repertoire freilich konnten selbst sie in dieser Zeit nicht auf die Beine stellen. In kunterbunter Reihe erschienen Operetten, Burlesken und Possen Wiener und Berliner Machart, stand Klassisches neben Modernem, bis heute Unvergessenes neben mancher Eintagsfliege. Und den Tribut an die Zeit zollten Kriegspossen wie Extrablätter unserer feldgrauen Immerfeste Druff und Blaue Jungs. Einmal dirigierte Paul Linke seine Grigri, ein anderes Mal gastierte Adele Sandrock als Elektra von Sophokles. So kam das Schumann über die Runden, und das war schon sehr viel in jenen Jahren. Nach dem Kriege versuchte Julius Dewald, nun mit Ewald Glock, das Haus der Operette zu erhalten. Im Mai 1921 erblickte das neue Operettentheater, in Klammern Schumann-Theater, das Licht der Welt. 4 Monate später schon schloss es die Pforten wieder. Da es aber dann, diesmal mit Erfolg, im Dezember 1921 im Groß-Frankfurt am Eschersheimer Turm neu auflebte, konnte sich das Zweigespann Dewald Glock später von Herzen lachend daran erinnern, dass das Publikum den populären Schlager einer ihrer letzten Inszenierungen im Schumann, es handelte sich um Hugo Hirschs Die Scheidungsreise, unbewusst, aber treffend anspielend mitgesungen hatte. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wo an der nächsten Ecke schon ein anderer steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein, die nächste wird bestimmt genauso reizend sein. Wer wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wo an der nächsten Ecke schon die andere steht? Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein, die nächste wird bestimmt genauso reizend sein. Der größte Schlager der Saison. Auf ins Schumann. Große Ausstattungsrevue mit Gesang und Tanz in neuen Bildern. So hatten die Plakate im Mai 1916 gelockt. Und wer nun meint, dass erst unsere Zeit so recht auf den Geschmack von Abkürzungen gekommen ist, dem sei gesagt, dass man das damals ganz schlicht mit AIS ankündigte. AIS, auf ins Schumann. Nun, das konnte man eigentlich erst wieder mit Recht proklamieren, als ein Kritiker seine Rezension mit den Worten einleitete: Nach einem alten, oft bewährten Sprichwort kehrt der Mensch stets zu seiner ersten Liebe zurück. Etwas Ähnliches ist jetzt dem Schumann passiert. Nach manchen Seitensprüngen hat es den Weg zum Varieté zurückgefunden. Und abschließend feststellte: Frankfurt ist Großstadt, aber noch keine Weltstadt. Wenn es Wert darauf legt, mit dem Wachstum seiner Vergnügungsstätten einigermaßen gleichen Schritt zu halten, wird es schnell marschieren müssen. Einstweilen hat es ein weltstädtisches Varieté. Das war am 1. September 1921. Einen Monat später schon stand stürmisch umjubelt, mit grauen Haaren und dennoch der ewig junge Alte geblieben, Otto Reuter auf der Schumann-Bühne. Noch zweimal sollte man ihn hier sehen. Das letzte Mal im September 1930, ein halbes Jahr vor seinem Tode. So wird Frankfurt über das Schumann auch noch den verwandelten, in seinen Vorträgen und Pointen ganz Piano gewordenen Reuter kennenlernen, der einem Freunde um diese Zeit ins Gästebuch schreibt: Und preist man dich ewig unerreicht, 10 Jahre später dein Ruhm erbleicht. In 20 kaum 100 loben dich, in 30 ein Dutzend erinnert sich. Dann nennen noch 3 dich oder 2 und in 50 Jahren ist alles vorbei. So komplettierte er mit der Selbstironie eines lachenden Philosophen jenes berühmte Couplet, mit dem er bei seinem ersten Wiederauftreten nach dem Kriege im Schumann triumphiert hatte. Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt, es währt nicht ewig auf dieser Welt. Der kleinste Ärger, die größte Qual, sind nicht von Dauer, sie enden mal. Drum sei dein Trost, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und ist alles teuer, dann murre nicht, und holt man die Steuer, dann knurre nicht, und nimmt man die alles, dann klage nicht, und kriegst du den Salles, verzage nicht. Nur der nichts hat, ist glücklich und frei, und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und geh zu einem anderen dein Mägdelein, dann schick er noch Reisegeld hinterdrein. Und bist du traurig, denk in der Pein, wie traurig wird bald der andere sein. Die macht es mit ihr, die bleibt nicht treu, und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und siehst du eine Zeitung, dann schau nicht hin, es steht ja doch bloß was Schlechtes drin. Und schaff dir die Politik Verdruss, es kommt ja doch alles, wie es kommen muss. Heute haben wir die, morgen jene Partei, und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und stehst du nervös an dem Telefon, und du stehst und verstehst da nicht einen Ton, oder gehst zum Zahnarzt, wenn er dich greift, und dich mit dem Zahn durch das Zimmer schleift, und er zieht und bricht alles in zwei, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und platzt dir ein Knopf am Hemd zumeist, und hast du ein Schuhband, das stets zerreißt, und hast eine Zigarre, du die nicht ziehst, und hast du ein Streichholz, das gar nicht glüht. Nimm noch eine Schachtel, nimm zwei oder drei, ja, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und fälscht man dir Schokolade und Tee und verspricht man dir echten Bohnenkaffee und du merkst, dass der Kaffee wie Schauder war, eine bohnenlose Gemeinheit war. Dass es in den Notzeiten 1921 bis 1923 überhaupt zu einer neuen Blütezeit des Varietés in Deutschland kommen konnte, war nur dem Umstand zuzuschreiben, dass sich Häuser in verschiedenen Städten zu Konzernen zusammenschlossen. Im Schumann beispielsweise befand sich das Zentralbüro eines Varieté-Konzerns, der für Bühnen in Dresden, Leipzig, Magdeburg und Frankfurt arbeitete und zu jedem Programmwechsel 150 Kräfte pauschal engagierte. Die Notzeit trug dem Schumann übrigens auch eine Reihe von Gastspielen der Frankfurter Oper ein, die mit schweren Defiziten zu kämpfen hatte und hier sozusagen einmal werbend unter das Volk gehen wollte, dessen Mittelstand und Arbeiterschaft den Opernbesuch aus finanziellen Gründen hatte aufgeben müssen. Mit einem Bombenerfolg vor vollbesetztem Haus eröffneten John Glaeser und die unvergessliche Magda Spiegel im Januar 1923 mit Verdis Troubadour diese Gastspiele. Mochte es noch möglich sein, ein Varieté-Programm zu geben, als der Dollarstand in die Millionen und Milliarden Mark stieg, als das Geld wieder fest und damit knapp wurde, hätte die Direktion, um durchhalten zu können, die Kräfte eines Rudolf Clair entwickeln müssen, der hier im April 1923 eine Brücke von 178 Pfund Eigengewicht besetzt mit 12 Männern auf den Beinen balancierte. So hieß es denn im Dezember 1923. Das Schumann-Varieté ist tot. Es lebe das Schumann-Großkino. Mühelos bezwang der mächtige Bariton Robert vom Scheitz den Riesenraum, als er den Lichtspielen im Schumann-Theater, die mit dem Jackie Coogan-Sensationsfilm Das Zirkuskind eröffnet wurden, den Bajazzo-Prolog auf den Weg gab. Im wahrsten Sinne erstehen musste man sich sein Billett, als Henny Porten im Jahre 1924 mit dem Film Das alte Gesetz und mit dem Mimodrama Ein Spiel ums Leben gastierte. Kein geringerer Andrang herrschte, als im März 1924 mit dem Film Kolibri ein persönliches Gastspiel Ossi Oswaldas angekündigt wurde. Da brach mitten in der Vorstellung der Film ab. Man glaubte schon, er sei gerissen, das kam ja öfter vor. Stattdessen aber wurde die Leinwand hochgezogen und auf der Bühne stand jene Teepuppe, die man eben noch im Film gesehen hatte. Eine Teepuppe, in der sich ein Ballett verbarg, das nun mit der zierlichen Oswalda im Mittelpunkt zu tanzen begann. Und schließlich im Dezember 1924 erschien Konrad Veit. Auf der Leinwand in dem Bergner-Jannings-Film New, auf der Bühne in dem Drei-Personen-Drama Der Befehl mit Fritz Odemar als Gegenspieler. Doch da waren die Lichtspiele im Schumann-Theater schon gut einen Monat wieder vom Varieté verdrängt. Und anstelle der in einem Strahlenbündel sitzenden Eule, das einzige Mal, dass das Haus am Bahnhofsplatz ein anderes Wahrzeichen hatte, stand wieder der zwei aufsteigende Pferde bändigende Mann auf den Programmen. Ein Jahr später sollte der Stummfilm allerdings noch einmal zwei Monate lang das Schumann beherrschen. Das war bei einem Gastspiel der UFA, die mit ihrem großen Symphonieorchester vom Berliner Uferpalast am Zoo auch ihren Generalmusikdirektor, den hocheleganten Ernö Rappé, mitbrachte, der natürlich seinen Schlager Charmaine allabendlich als Zugabe spielen musste. Schumann-Jubiläumsjahr 1925. Vielversprechend begann es, als am 1. März Enrico Rastelli sein Zauberspiel der schwerkraftlosen Stäbe und Bälle entfaltete. 2 Jahre Amerika hatten seinen Weltruhm begründet und über England und Frankreich kam er nach Deutschland. Das Schumann konnte ihn hier zum ersten Mal vorstellen. Doch merkwürdig, er fesselte das Publikum nur 14 Tage. Erst in Berlin sollte man auch bei uns erkennen, weshalb man ihn mit Recht den Unvergleichlichen nannte. Später hat das Schumann noch manchen Jongleur erlebt, der Tricks brachte, die selbst einem Rastelli alle Ehre gemacht hätten. So Piletto, der mehrere Bälle auf dem Kopf jonglierte, Maximiliano Truzzi, der Bälle auf Messerrücken auffing und mit Glaskugeln jonglierte, und zum Schluss noch Franzl Brunn, den man schon 17-jährig als den deutschen Rastelli feierte. Aber keinem gelang mir jene phänomenale Leichtigkeit des Umgangs mit den Gesetzen der Schwerkraft, die das Publikum minutenlang in atemlose Spannung versetzte. Bei einem anderen Schumann-Gastspiel Rastellis im Mai 1929, nun natürlich für volle 4 Wochen, schrieb Benno Reifenberg im Feuilleton der Frankfurter Zeitung: Ist das noch Jonglieren? Was hat das mit den liebenswürdigen Herren zu tun, die verschiedene Gegenstände in die Luft werfen, Lampen, Zigarren und Zylinderhüte? Das Labile, die Bälle, die Stäbe scheinen in der Luft zu stehen und zwischen ihnen unbegreiflich wirbelt der Knabenleib in gelber Seide. Wenn aber dann als letztes auch noch der Ball, den er während des Jonglierens auf der Stirn hielt, erst leise, dann immer stärker zu springen anhebt, wenn alles um ihn fliegt, mit einer neuen Schwerkraft wie zu ihm hinzielt, dann ist um einen Menschen ein Trabantensystem eingerichtet. Die wunderlichste Astronomie, die je gezeigt wurde. Kennen Sie ihn? Kennen Sie ihn nicht? Haben Sie nichts über ihn gelesen? Haben Sie gar nichts von ihm gehört? Diese Fragen prangten im März des Jubiläumsjahres 1925 an allen Litfaßsäulen Frankfurts. Zum ersten Mal nach dem Kriege gastierte Grock in Deutschland. Und es war Joe Hogini gewesen, der ihn in Paris dazu hatte überreden können. Beide kannten sich aus jenen Vorkriegsjahren, in denen Grock mit seinem Partner Antoinet noch Entree-Clown im Berliner Zirkus Schumann gewesen war. So oft wie er dann später hat wohl kein Künstler je zuvor und je mehr hernach Abschied von der Bühne genommen. Das begann schon, als Grock im Februar 1929 zum zweiten Mal im Schumann erschien. Das wird das letzte Gastspiel Grocks in Frankfurt am Main sein. So hieß es auf den Plakaten. Und Grock, der die Welt lachen lässt, der große Sorgenbrecher, der Einmalige, der Einzige. Letztes kurzes Gastspiel mit Künstlerensemble. Im April 1930. Verbunden mit einem sehr netten Werbeeinfall. In den Zeitungen stand Grock, Dr. Humoris Causa. Sprechstunde 8.15 Uhr bis 11 Uhr abends im Schumann-Theater. I said you played a little fiddle very nicely. I like your play. You are very clever indeed. Ach so. Ja, aber ich verstehe nicht Italienisch, mein Lieber. Aber ich spreche doch nicht Italienisch. Was denn? Na, ich spreche Englisch. Sie sprechen Englisch? Ja. Warum? Weil ich gedacht habe, dass Sie ein Engländer wären. Dass ich ein Engländer bin? Ja. Haben Sie gedacht? Hab ich gedacht. Nicht möglich. Ja, aber sag's mal, was soll ich jetzt machen? Ja, wissen Sie, ich suche einen Musiker. Ja, ich bin Musiker. Oh. Ja. Aber was spielen Sie für ein Instrument? Die Geige. Diese da? Ja. Ach, die ist ja viel zu klein. Aber gemütlich, nicht? Ich brauche einen Klavierspieler. Ja? Ja. Ach so. Ja. Brauchen Sie keinen Trompeter? Nein, ich brauche keinen Trompeter. Nee. Nur einen Klavierspieler. Ja? Ja. Keinen Trompeter? Nein. Aber nein, hören Sie, ich brauche keinen Trompeter. Nein? Nein, einen Klavierspieler allein. Und keinen Trompeter, ne? Aber nein. Nein? Aber. Also, hören Sie mal zu. Wenn Sie wirklich einen Klavierspieler brauchen, ja? Ich kenne jemanden. Sie kennen jemanden? Ja, was Klavier spielen kann. Das ist ja wunderbar. Ja, wer ist denn das? Na, ich. Was? Sie können Klavier spielen? Oh ja. Ja, warum haben Sie das nicht sofort gesagt? Ja, ich hab's nicht gewusst. Was haben Sie nicht gewusst? Dass ich einen Klavierspieler brauche. Hab ich doch nicht gewusst. Aber das erzähle ich Ihnen jetzt schon eine ganze Stunde lang. Was denn? Na, dass ich einen Klavierspieler brauche. Und keinen Trompeter, ne? Also hören Sie mal zu. Ja. Wenn Sie wirklich Klavier spielen können, nicht wahr? Ja. Dann habe ich eine wunderbare Idee. Was haben Sie? Eine Idee. Wo? Wo? Im Kopf. Da drin? Natürlich. Nicht möglich. unfreiwilliger Manager des Grog-Gastspiels im Februar 1929 war übrigens Noni gewesen, der damals mit seinen Golden Serenaders seine erste Deutschland-Tournee unternahm. Grog erfuhr davon, ließ recherchieren, nach welchem Zeitplan der Konkurrent reiste und setzte sich ihm in verschiedenen Städten dann einfach 14 Tage vorher vor die Nase. Und so auch im Schumann, in dem Noni aber trotzdem einen so herzlichen Empfang erlebte, dass er auf Anhieb gleich 4 Wochen lang Station machen konnte. Neben Grog und Noni, den populärsten Solomusikal-Clowns, sah das Schumann in seinem ersten Nachkriegsvarieté-Jahrzehnt mit den Original-Fratellinis, das älteste, und mit den 3 Rivels, das bis heute bekannteste Clown-Trio. Die Original-Fratellinis, François, Alberto und Paolo, im Cirque d'Hiver zu Paris, ihrem Stammquartier seit Jahrzehnten Lieblinge vor allem der Kinder, gastierten im Juni 1928 die 3 Rivels im Weihnachtsfestprogramm 1931, nicht ahnend, dass sie hier ein paar Jahre später die dunkelsten Stunden ihrer Karriere erleben sollten. Ungleich vielfältiger als früher waren in diesen Jahren die Unterhaltungsbedürftigen zufriedenzustellen. Früher war die Freude am bunten Spiel der Artistik die Hauptsache. Man schätzte eine Leistung um der Leistung willen und nicht um den Grad ihrer Gefährlichkeit. Und wie viele Artisten spielen mit dem Leben, ohne dass das Publikum es erkennt. Nun gab es nicht wenige, die den Wert einer Nummer vor allem nach der reellen Chance beurteilten, für ihr Entree einen Absturz geliefert zu bekommen. Die Zeit der Todesverächter begann. Einer der ersten war Cliff Eros mit seinem Sprung aus der Zirkuskuppel. Ungeheure Spannung erregen schon die Vorbereitungen. Ganz in Weiß gekleidet, überprüft Cliff Eros die Verankerung einer Serpentinenrutschbahn, die im Zuschauerraum aufgebaut ist. Dann klettert er hinauf in die Kuppel. Auf einem schmalen Brett steht er dort oben. Niemand kann später sagen, ob für Sekunden, ob für Minuten. Dann lässt er sich langsam nach vorn überkippen, stürzt. Und stürzt genau in die Serpentinenbahn, in der er zu Boden gleitet. Das war im Oktober 1926. Als Cliff Eros, man hat ihn längst tot gesagt, 8 Jahre später noch einmal im Schumann auftritt, da ist aus dem Zirkuskuppelspringer ein Löwendompteur geworden, der es als einziger wagt, mit knatterndem Motorrad durch den Raubtierkäfig zu fahren und einen Wettlauf mit den Bestien zu veranstalten. Und noch ein anderer bewies damals seinen Mut, Karl Wassmann. In seiner Pfadfinderkleidung, die bekannte grüne Fahne über der Schulter, stieg der Herausgeber, Verfasser und Verkäufer der Zeitschrift Die Liebe und einer der populärsten Frankfurter allabendlich mit Cliff Eros in den Löwenkäfig. Thank you. Der Zeitgeschmack veränderte auch die Ringkämpfe, die schon 1924 wieder ins Schumann einzogen. Ein Aufgebot von nicht weniger als 10 Weltmeistern, keine unter 200 Pfund, stampfte auf die Bühne, über die eben noch 200 süße Beinchen in flottem Revue-Rhythmus getänzelt waren. Nun waren schon zu Heinrich Eberles Zeiten, den längst der grüne Rasen deckte, die Rollen zwischen Gut und Böse, Fair und Unfair, zwischen Clown und Sportsmann gut gemischt gewesen. Aber das allein genügte jetzt nicht mehr. Über den großen Teich herüber war der Freistil gekommen. Herausforderungskampf. Jeder Griff erlaubt. Oder großes Handicap. Einer gegen drei. Oder Kampf der Titanen. Karsch 302 Pfund gegen Urbach 248 Pfund. So lauteten jetzt die Ringkampfparolen. Aber eines war geblieben. Wieder warteten nach den großen Entscheidungskämpfen aber Hunderte in der Taunusstraße auf ihre Favoriten. Auf den mehrfachen Weltmeister Hans Schwarz aus München und auf den Elberfelder Weltmeister Josef Kunst. Und das blieb auch so, als in den 30er Jahren Hans Schwarz Junior in die Fußstapfen seines schwergewichtigen Vaters trat. Erfolgreich bis auf sein Schumann-Debüt im Jahre 1934, wo er im Kampf um die Europameisterschaft ganz programmwidrig dem ukrainischen Weltmeister Alexander Garkavienko unterlag. Pfiffe gelten nun um Raoul Saint-Mars, den temperamentvollen Südfranzosen, der wie ein Wilder auf seine Gegner einstürmte, und um den bärenstarken Ex-Weltmeister Jan Jago. Gefeiert wurde der elegante Hermann Schulz, dem man nachmittags im Palmgarten schwere Steine auf der Brust zertrümmern konnte und der sich doch später in Karlsruhe vor die Trambahn werfen sollte, weil ein alles reglementierender Staat von den Ringern die Ablegung einer offiziellen Prüfung verlangte. An Körpergröße überragte sie alle Kurt Zehe, an Popularität nahm es keiner mit Hans Schwarz Junior auf, der nach der Debütpanne bald Weltmeister wie sein Vater wurde und darüber hinaus Filmstar und nach dem Kriege Schauspieler, den die Kritik als einen der besten in Steinbecks von Mäusen und Menschen anerkannte. Doch damit habe ich einen solchen Sprung in die Zukunft gemacht, dass ich Sie mit einer Schallplatte zurückführen möchte, die Ihnen sofort wieder die Zeit gegenwärtig machen wird, von der wir eben gesprochen haben. Auch der ungekrönte König der Tanzmusik in den 20er Jahren, Jack Hilton, war zu Gast im Schumann. Und sein Orchester erwies sich als ein Varieté für sich mit allem, was dazugehört. Akrobatik und Tanz, Virtuosität und Clownerie. Das war 1928. Im gleichen Jahr, als Erwin Piscato im Schumann sein erstes Gastspiel außerhalb Berlins gab, mit Ernst Tollers Hoppla, wir leben, in den Hauptrollen Rosa Valetti und Alexander Granach. Und im gleichen Jahr, als Anna Pawlowa zum zweiten Mal im Schumann war und zum letzten Mal in Frankfurt ihren sterbenden Schwan tanzte. Und nur ein paar Wochen später, vor dem Abend, an dem die elfenzarte Niddi Imbeckhofen hier über die Schumann-Bühne schwebte. Musik. Varieté, ein Haus ständigen Wechsels. Wechseln wir noch zu einer anderen Mode dieser Zeit, zur Revue. Die meisten von denen, die über die Schumann-Bühne gingen, steuerten die Gebrüder Schwarz vom Wiener Ronacher bei. Hoppla, wir leben und bitte recht freundlich, hallo, hallo und auf Liebe eingestellt. Aus ihrer ersten Wien gib acht holte sich Richard Eichberg am 27. Mai 1924 einen späteren deutschen Filmstar. Aber das merkte niemand im Publikum. Wer achtet schon so genau auf ein Chorgirl? Und mehr war Lillian Harvey damals noch nicht. In Der, die, das marschierten die Tiller Girls so unnachahmlich exakt, wie ihnen das Lawrence Tiller einexerziert hatte. Mit Rudolf Nelsons Konfetti kam Willi Schäffers ins Schumann. Und Robert Steidl brachte mal was anderes, und so hieß auch seine Revue. Und bei zwei Pariser Revuen stand Frankfurt so Kopf, wie es nur noch einmal Kopf stehen sollte, als 1937 die amerikanische Schönheits- und Fächertänzerin Mary Field im Schumann auftrat. Womit denn auch schon gesagt wäre, was den Erfolg von Le Sourire de Paris, das Lachen von Paris und Hallo Paris bewirkte. Schließen wir unseren Revue-Streifzug mit den drei Musketieren, die 1930, gleichsam als Gruß von Haus zu Haus, über die Bühne des Schumann-Theaters marschierten, denn sie hatten ihre Uraufführung im Berliner Großen Schauspielhaus erlebt, das ja der von Max Reinhardt umgebaute Zirkus Schumann war, den der Zirkuskönig dem Theaterkönig 1918 verkauft hatte. Musketiere waren am 1. November 1930 zur Premiere gegangen. Gut 6 Wochen später lasen die Frankfurter dann in ihren Zeitungen: Das Schumann-Theater spielt nicht mehr. Damit war der Kolossalbaum Hauptbahnhof zum ersten Mal jemand zum finanziellen Schicksal geworden. Max Sussmann und Samuel Bachrach, die hier im Dezember 1923 die Lichtspiele im Schumann-Theater gegründet hatten und dann gemeinsam mit Paul Kraneis das Varieté wieder aufleben ließen, waren gescheitert. Von Künstlern und Angestellten auf Teilung bespielt, ging es noch ein paar Wochen weiter. Im Januar 1931 sang Robert Hutt hier Lehars »Schön ist die Welt«, was mindestens an diesem Ort nun nicht mehr ganz stimmte. Nach ihm zauberte Kassner mit den unwahrscheinlichsten Dingen und einen ganzen Elefanten von der Bühne, aber aus ein paar hundert Leuten, die gekommen waren, 5000 zu machen, die das Haus füllten, gelang auch ihm nicht. Für den Sommer über war ein umfassender Neubau geplant. Doch das Projekt zerschlug sich. Zu groß war die Krise, die alle Welt beherrschte. Und so nahm denn der Kommissionsrat Julius Seeth die Leitung des Hauses noch einmal selbst in die Hand und eröffnete es im Herbst 1931. Mit Varieté, Revue und Operette ging es in das Jahr 1932, dessen Frühjahr von Operettenfestspielen beherrscht wurde, die Stars wie Serge Adranowitsch und Margarete Slezak ins Schumann brachten und Erik Wirl und Trude Collin, Frankfurter Operngrößen von ehedem. Und vergessen wir nicht Karl Reuhl, ohne den später eine Operette im Schumann einfach nicht mehr zu denken war. Die Sommerpause 1932 konnte dann endlich für den umfassenden Umbau genutzt werden. Und am 7. Oktober 1932 hieß es: Wiedereröffnung des Schumann-Theaters. Nach langer, langer Zeit drängten sich wieder einmal Tausende vor dem Portal des Kolossalbaus. Und was noch wichtiger war, gingen auch hinein. Jupiterlampen beleuchteten gleißend die Szene. Ein Operateur kurbelte fleißig drauf los. Schon in der Pause sollten sich nämlich die Besucher auf der Leinwand sehen können. Radikal hatte sich auch das Innere des Hauses verändert. Wesentlich kleiner war es geworden. Statt der 5000 Köpfe von einst fasste es nur noch 3500, was aber immer noch enorm viel war. Der vergoldete Stuck, die Putten und Schnörkel aus üppigsten Jugendstiltagen waren verschwunden, waren einem Zusammenklang von Gold und Rot und Weiß in klaren modernen Linien gewichen. Freilich, das kalte Schumann nannten es die, denen das alte Haus lieber war. Und noch eines war verschwunden. Baba? Hm? Riechst du nix? Was soll ich denn riechen? Nein, ich riech nix. Ewe drum. Kein Hauch mehr erinnerte daran, dass unter diesem Hause einmal weltberühmte Zuchtpferdestallungen vorhanden gewesen waren. Alten Schumann-Freunden musste das natürlich sofort auffallen. Und als dann unter vielen bunten Bonbonfarben, Lichtbündeln, Schumann-Jazz-Sinfoniker aus seiner Versenkung vor der Bühne auftauchten und Gershwins Rhapsody in Blue intonierten, da fehlte nichts mehr zum Vergleich mit den prächtigsten New Yorker Filmpalästen, die hier ein bisschen Vorbild gespielt hatten. Wieder war der Film, diesmal der Tonfilm, ins Schumann eingezogen. Aber nun in einer Form, die in den 20er Jahren Mode geworden war, mit einem Varieté-Teil vorweg. Wie eine Huldigung an die Vergangenheit des Hauses erschien in diesem ersten Teil des Eröffnungsprogramms eine aus der Zirkustradition erwachsene Darbietung, Lydia Walterstein mit ihren drei Schulpferden. Im zweiten Teil aber gab es den amerikanischen Film Mutter. Und es waren deshalb nicht nur Tränen der Rührung, dass es wieder einen Schumann gab, die an diesem Abend so überreich flossen. Dann war, was so festlich begonnen, auch schon wieder vorbei. Knapp 2 Monate nach der Wiedereröffnung brach das Schumann zum zweiten Mal in seiner Geschichte zusammen. Am 1. Dezember 1932 wurde der Konkurs eröffnet. Dabei hatte sich das Unternehmen ganz rentabel angelassen, sogar Überschüsse waren erzielt worden. Nur eben nicht genug, um die Bauschulden abzudecken. Mehr als 500.000 hatte der Umbau gekostet. Und um mehr als 500.000 ging es 3 Tage vor Weihnachten auch bei der ersten Gläubigerversammlung. Man kann sich unschwer vorstellen, dass es eine der stürmischsten war, die das Frankfurter Amtsgericht je erlebte. Bis zum Februar 1936 blieb das Schumann unter Zwangsverwaltung. Und dann wurde es versteigert und kam in die Hände eines neuen Besitzers. So löste sich nun auch die Verbindung, die der letzte der drei Gründer, der Kommissionsrat Julius Seeth, mit dem Schumann hatte. Blenden wir noch einmal zurück zu einem besonderen Ereignis, das zu einem Zeitpunkt stattfand, an dem außer den Beteiligten noch niemand wusste, dass über dem eben erst eröffneten neuen Schumann schon wieder dunkle Wolken heraufzogen. Am 16. November 1932 sang hier zum ersten Mal in Frankfurt Beniamino Gigli. Le rondinelle sono ritornate al vecchio nido a ricantar d'amore. si baciano le bocche innamorate, mentre la primavera è tutta in fiore. Ma tu dimmi perché, rondine mia, dimmi perché tu non ritorni più. Ritorna amore, ritorna a me, nel petto nido s'apre per te. Se non ripara, ritorna amor. Nach außen hin hatte der Schumann-Konkurs übrigens gar nichts geändert, denn es wurde weitergespielt. Film und Varieté gemischt und dann zur Werbung wieder Vollvarieté. Erst im Sommer 1933 trat eine Pause ein. Im Oktober eröffnete ein neuer Pächter das Haus am Bahnhofsplatz, denn inzwischen war ja Deutschland erwacht worden und auch im Schumann musste dokumentiert werden, dass es wirklich nicht mehr schlief. Der neue Herr tat es mit markigen Worten im Programmheft und ein paar Wochen später mit der Gala-Premiere eines Films, von dem eine Zeitung schrieb: Völlig unvergleichbar sind die Massenszenen. SA marschiert ganze Straßenzüge lang durch feindliche Menschenmauern. Kreischendes Geschimpf, plötzlich Überfall auf den Zug. Schlägerei, Schüsse, Polizei greift ein. Oder eine Saalschlacht, bei der kein Stuhl heil bleibt und bei der es so hergeht, dass man sich wundert, wieso die Köpfe der Darsteller heil bleiben. Der Film hieß Hans Westmar, einer von vielen und wäre, die Kritik beim Wort genommen, mit anderem Milieu vielleicht ein ganz passabler Western geworden. Noch ein ganzes Jahr sollte es dauern, ehe jene zwei Männer die Direktion des Hauses übernahmen, die mit dem Schumann so unvergesslich verbunden sind, wie es Albert Schumann, Julius Seth und Joe Hogini sind. Hans Meyer und Franz René. Das Zweigespann Meyer-René war eine Verbindung, wie man sie dem Schumann nicht besser hätte wünschen können. Hans Meyer war im Kaufmännischen groß geworden, hatte seine Erfahrungen im Aufbau, in der Organisation und Leitung gastronomischer und anderer Großbetriebe gesammelt. Franz René war in der Welt des Varietés bis in ihre äußersten Winkel hinein zu Hause, kannte die internationalen Spitzenstars aus eigenem Augenschein und war als Impresario von Otto Reuter, Wilhelm Hartstein, Horace Golden, dem großen amerikanischen Illusionisten, von Sylvester Schäffer mit allen Finessen der artistischen Leitung großer Häuser vertraut geworden. Die Spielzeit 1934-35 sah sie zum ersten Mal an der Arbeit. Und mit dem Resümee: 500.000 Besucher sahen das Programm der letzten Spielzeit. Einem vom vielen Heraushängen höchst erfreulich abgegriffenen Ausverkaufsschild und einem Marsch mit dem Refrain: Im Schumann ist wieder was los. Unser Schumann ist immer ganz groß. Sie hörten die Sendung Im Schumann zu Frankfurt, ein Streifzug durch die Geschichte des weltberühmten Varietés aus dem Jahr 1958. Dies war der zweite Teil der Geschichte des Schumann-Theaters in Frankfurt, die Jahre 1914 bis 1934. Autor war Hans-Gerhard Müller, Regie führte Heinz Steffen, Sprecher war Walter Andreas Schwarz. Nächste Woche am Samstag im dritten Teil der Sendung geht es um das Schumann-Theater in den Jahren 1934 bis 1944. Hier in HR2 Kultur um 14 Uhr. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagnachmittag.